Zeiger, das entblößte Feld, die ungebetenen Gäste zahl, die an den Halmen Narren fand. Und ihren, die jetzt sie weiter sucht. Des kleinen Raubes klaget mich der Landmann, der ihn kaum bemerkt. Im Übermaße wünscht er doch, nicht ausgestellt zu sein. Was ihn dagegen sicher mag, sieht ihr als Wohltat an, und willig früht er dann zur Jagd, die seinen